Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ich bin wieder Bäcker Mike und du hast jetzt die Hosen voll, wie die Scheiße daran reibt. Du machst das bloß und toll, wenn ich das so sehe, erfüllt es mich mit großem Stolz. Egal wie ich so bin, ihr seid für mich nur lose Pols. Ich bin wieder Bäcker Mike und du hast jetzt die Hosen voll, wie die Scheiße daran reibt. Du machst das bloß und toll, wenn ich das so sehe, erfüllt es mich mit großem Stolz. Egal wie ich so bin, ihr seid für mich nur lose Pols. Ich mache bald über 100.000 Alben. Du bist zu alt, ich seh deine grausigen Falten. Scheiß auf Kohle, föhne oben ohne Chicky-Kone. Ich erhole mich und schone mich vom Kopf bis zur Sohle. Versohle ohne ne Patrone abzuschießen. Trinke mir zum Wohle, meine hohle Birne wird dann fließen. Bis die Bilder sprießen, wie's auch andere genießen. Sie verließen die Gedanken, wiesen sie in Schranken. Diese miese Ignoranten sitzen schranken auf ner Wiese, tanzen zu ner kühlen Brise und bedanken sich bei dieser Krise. Ich vertiefe mich und alle Fans verlieben sich gelegentlich, versehentlich und warten auf Erklärung. Ich erkläre nichts, schere mich nicht um diese Verdammten. Sie fanden meine Seele nicht und landen dann so elendlich in Schubladen. Gedanken wanden sich an meine Kanten. Die Ecken waren im Band wie eine Schleife für die Tanten. Scheiß auf Arroganzen, eingebildete Passanten. Denn wie die Emanzen macht ihr aus den Halben keine Ganzen. Wäre ich ein Gangster, würde ich jetzt sagen, ich fick dein Gospel Girl und schlag dich ins Hospital. Ich bin wieder Bäcker Mike und du hast jetzt die Hosen voll, wie die Scheiße daran reibt. Du machst das bloß und toll, wenn ich das so sehe, erfüllt es mich mit großem Stolz. Egal wie ich so bin, ihr seid für mich nur lose Pols. Ich bin wieder Bäcker Mike und du hast jetzt die Hosen voll, wie die Scheiße daran reibt. Du machst das bloß und toll, wenn ich das so sehe, erfüllt es mich mit großem Stolz. Egal wie ich so bin, ihr seid für mich nur lose Pols. Ich bin wieder back und mach wieder Leuten tauglichen Rap, auch Schachspielerfreunden. Wenn ich deiner Freundin auf den Arsch klatsche, hält sie mir die Arschbacke hin, scheiß auf Anmache. Wenn ich sie anlache, holt sie eine Bratpfanne, haut dich damit um und ficken beide auf der Spanplatte. Wie ich sie anfasse, antaste, an die Wand prassle, als wär sie eine blöde Handtasche. Pack deine Fäuste lieber wieder ein, ich schenk auf diesem Level auch kein Rheinwein ein. Für dich wird es leider schwarz, hol Stars aus dem Himmel, schreib Bars, dass die Parts stimmen ohne Kassentickel. Und alle waren am Rütteln, während ich die Reime schüttel und den Fotzen hier vermittel. Eure Tage hängen am Kittel, fick auf deine Double-Timer, kleiner Satteltreiber. Deine Wackel-Dackel-Reime sind für mich nur Langeweile. Ich bin wieder Bäcker Mike und du hast jetzt die Hosen voll, wie die Scheiße daran reibt. Du machst das bloß und toll, wenn ich das so sehe, erfüllt es mich mit großem Stolz. Egal wie ich so bin, ihr seid für mich nur lose Pols. Ich bin wieder Bäcker Mike und du hast jetzt die Hosen voll, wie die Scheiße daran reibt. Du machst das bloß und toll, wenn ich das so sehe, erfüllt es mich mit großem Stolz. Egal wie ich so bin, ihr seid für mich nur lose Pols. Guck dich doch mal an, Mann, was ist deine Pumpgang wert, wenn ich derjenige bin mit dem Anstand. Jetzt ist Papa stolz, der Sohn ist dein Botaniker. Ich bin so voll, denn ich bumse im Botaniker. Wieder fragst du dich, ist ein tricky Atheist. Ich fick auf jede Kirchensendung, die bei Atheist. Gute Stimmung ist mit mir garantiert ohne Spaßbremse. Ich geb Gas, auch wenn ich nur aus Spaß bremse. Wenn du mich schlagen willst mit einem Holzhammer, dann sind meine letzten Worte, was du ist aus Holzhammer. Nach diesem Track landen alle in einem Leichenwagen. Ist doch klar, ich kann doch nicht alle Leichen tragen. Doch kann es leichter tragen, wenn ich die Fenster putz. Frau, ja ich schau dir auch zu, wenn du die Fenster putzt. Und du denkst, Rauchen macht dich erwachsen. Doch was machst du dann bei Gras, etwa Paffen? Ich bin wieder Bäcker Mike und du hast jetzt die Hosen voll, wie die Scheiße daran reibt. Du machst das bloß und toll, wenn ich das so sehe, erfüllt es mich mit großem Stolz. Egal wie ich so bin, ihr seid für mich nur lose Pols. Ich bin wieder Bäcker Mike und du hast jetzt die Hosen voll, wie die Scheiße daran reibt. Du machst das bloß und toll, wenn ich das so sehe, erfüllt es mich mit großem Stolz. Egal wie ich so bin, ihr seid für mich nur lose Pols.